Thank you. spicy, fine Sezessions, ladies and gentlemen, we coming now. It's a special little concert. We here in it's techno music from Austria from Timon Purschitz, Mendy Mozart alias featuring Heinrich Heine. Now we want to hear it and let's have fun. Thank you especially. Ja, schönen guten Abend. Das ist die 19. Heckert Bangout-Sendung und heute zu Gast im ersten Studiokonzert ist Mendy Mozart. Lieber Vater, ich schreibe dir aus Salzburg, wenn ich nun eine Anstellung am Wiener Festspielhaus habe. Die Lage ist gut und der Kaiser ist freundlich. Stanzl ist guter Hoffnung. Wir hoffen, dass wir in 3 bis 4 Monaten einen kerngesunden Jungen erwarten. Bis dahin bleibe ich dein Mozart, dein Wolfel. Alles Gute, auch von Stanzl. Lieber Vater, ich schreibe dir aus Salzburg. Salzburg. Melange. Ich glaube, ich werde noch eine Melange trinken. Und dann werde ich mich ins Bett begeben. Salzburg. Melange. Salzburg. Boom.

Yeah.